Herzlich willkommen zur zweiten oder beziehungsweise zur ersten offiziellen Ausgabe von Johns Musikpodcast, von meinem Musikpodcast. Ich habe jetzt endlich einen Namen gefunden. Zwischen der Aufnahme der ersten Folge, wo ich nur so ein bisschen Vorstellung gemacht habe, und dieser sind jetzt auch, liegen auch gut 2 Wochen, in denen ich nach einem Namen gesucht habe, alle möglichen Sachen über Wortspiele, englische Titel und so weiter, habe dann aber gedacht, ich nehme das Simpelste, was überhaupt geht, deswegen heißt der Podcast jetzt Johns Musikpodcast. John ohne Apostroph, erstes Wort Johns, zweites Wort Musikpodcast. Ob es das leichter macht bei der Suche, wird sich noch zeigen, aber ich lasse es jetzt so, jetzt steht alles. Ich habe in der Zwischenzeit zwischen der allerersten Folge, für die reingehört haben, und dieser schon 2-mal angefangen, eine Episode aufzuzeichnen, war aber beide Male nicht zufrieden damit. Beziehungsweise einmal war ich auch erkältet und habe hinterher reingehört, habe gehört, meine Stimme hat nicht mitgemacht. Auch jetzt klingt sie ein wenig angeschlagen. Ich hoffe, es geht aber. Und ich hoffe aber auch, ihr verzeiht, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck Tee zu mir nehme. Weil ich heute auch vorhabe, mal den einen oder anderen Track anzuspielen und anzusingen. Und wenn man hier so eine halbe Stunde vor sich hin redet, dann geht es auf Dauer doch auf die Stimme. Genau. Plan für heute. Habe ich auch eine Weile mit gerungen. Was mache ich? Mache ich jetzt diese Künstlervorstellung, wie ich letzte Woche angekündigt habe? Oder spiele ich ein paar Sachen auf der Gitarre oder wie auch immer? Plan sollte ja schon dahinter stecken. Habe mir jetzt für diese Folge überlegt, je nachdem, entweder mache ich eine Folge draus oder 2 Folgen, 2 Themenschwerpunkte. Einmal habe ich gedacht, stelle so ein bisschen vor, wie ich mich durch das Gitarrespielen, wie ich mich da so durchgewurschtelt habe, beziehungsweise was ich so in den letzten Jahren gespielt habe, womit ich angefangen habe, mit welchen Stücken, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Vorstellungsfolge auch schon gesagt habe, da hatte ich ja davon erzählt, dass ich Klavierunterricht eine ganze Zeit hatte. Gitarre habe ich nie Unterricht genommen. Ich habe aber einfach irgendwann angefangen zu versuchen, verschiedene Sachen darauf zu klimpern und mir beizubringen und auf YouTube Tutorials anzuschauen oder mir die Akkorde einfach auszusuchen. Und ja, bisschen spielen kann ich. Jeder, der klassischen Gitarrenunterricht hatte, würde sofort anhand der Stellung meiner linken Hand auf dem Griffbrett sehen, dass ich wohl keine klassische Gitarrenausbildung genossen habe. Macht aber nichts, ich kann die Sachen trotzdem halbwegs begleiten. Klingt zwar hier und da manchmal nicht ganz so sauber, aber ja, vielleicht hat es dadurch ein bisschen mehr eigenen Stil, das kann ich nicht sagen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal mit dem Gedanken gespielt oder es steht noch irgendwo eine alte Gitarre rum, wusste aber nicht, wie er da einsteigen soll, wollte keinen Unterricht nehmen und hat sich gedacht, ja, ich bräuchte so einen Einstieg, womit man so anfangen könnte. Und um alle anderen, die das nicht vorhaben oder nicht wollen, auch nicht zu sehr zu langweilen, werde ich es jetzt auch nicht zu konkret machen. Also ich werde hier jetzt keine Akkorde groß vorstellen und sagen, was ihr da zu greifen habt. Keine Anleitung, die könnt ihr euch heraussuchen. Aber ich kann so ein bisschen sagen, was ich so für Stücke mir am Anfang für Songs rausgesucht habe, die leicht für Anfänger sind und wie man dann aufbauen kann und wo das hingehen kann. Und eventuell, je nachdem wie lange diese Folge dann wird, mache ich am Ende dann noch ein bisschen was zu Burt Bacharach, habe ich mir gedacht. Künstler, Komponist. Ja, okay, fangen wir mal an. Gitarre habe ich hier. Ich hoffe, man hört die halbwegs. hoffen, sie ist nicht zu verstimmt, aber ich habe sie gestern gestimmt, sollte eigentlich gehen. Ja, alles Übungssache, ist ja klar. Am wichtigsten ist am Anfang für alle ganz Neueinsteiger, dass man die Akkordwechsel übt, also dass man die Finger darauf trainiert, dass sie die Saiten auch richtig runterdrücken können. Schmerzt am Anfang vielleicht ein bisschen, bildet sich dann auch Hornhaut, die Finger werden kräftiger, das geht nach der Zeit. Und wie man diese schnellen Wechsel übt, das ist auch so eine Sache für sich. Bei den Grundakkorden geht es aber noch, aber auch ich habe immer noch, wenn ich einen Akkord neu ins Repertoire nehme, ich weiß nicht, ich habe so ein Grundrepertoire von, naja, so den wichtigsten Akkorden, mit denen man die meisten Lieder begleiten kann. Aber immer wenn doch nochmal was Neues dazukommt, dann muss ich das auch erstmal ziemlich lange üben, bis der Akkord dann auch wirklich flüssig gegriffen werden kann von mir. Und ich weiß noch, wenn ich jetzt überlege, was so eins der ersten, ich glaube, somit das allererste, den allerersten Song, den ich versucht habe, auf Gitarre zu spielen, war Ring of Fire von Johnny Cash. Und dafür braucht man nur drei Akkorde, was in vielen Folk- oder auch Country-Songs der Fall ist. Da hat man oft nur die erste, vierte und fünfte Stufe. Also, ja, ich verschone euch mit weiteren Details. Aber auf Grundlage dieser drei Akkorde kann man sehr viel machen. Und man kann sich da aussuchen, theoretisch, welche Akkorde einem da besser liegen. Also, ob man nun G, C und D wählt, wie relativ häufig so in Folkliedern. Oder man kann das Ganze auch tiefer spielen. E, A und H, wobei das jetzt hier ein H7 ist. Ist aber der gleiche Akkordabstand immer zwischen den dreien. Und damit kann man schon einige Sachen begleiten. Und Ring of Fire von Johnny Cash ist so ein Lied. Ich weiß nicht, ob ich den Text jetzt zusammenkriege, ehrlich gesagt. Aber vielleicht die erste Strophe. Und dafür braucht man eigentlich nur diese drei Akkorde. Und nachdem man so ein bisschen geübt hat, die zu greifen und die halbwegs wechseln kann und erstmal mit der rechten Hand so ein bisschen das normale Schrummen über die Gitarrenseiten geübt hat, kann man dazu nehmen, dass man versucht, mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen einzelne Saiten zu greifen. In dem Fall die unteren beiden Saiten, also quasi eine Art Bass. Das wäre dann die zweite Stufe, dass man das übt, bis das so halbwegs sitzt. Und darauf kann man dann schon einige Lieder singen. Also es ist jetzt zum Beispiel E-Dur-Akkord und immer die unteren beiden Bassseiten im Wechsel. Mal gucken, ob ich Ring of Fire so ungefähr zusammenkriege. Ich weiß auch nicht, ob es ganz akkurat ist, aber so in etwa. Love is a burning thing that makes a fiery ring. Love, Text weiß ich ja nicht. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, und so weiter. Und ganz viele andere Songs funktionieren nach dem gleichen Schema. Und allein bei Johnny Cash findet man da wahrscheinlich 100 Stück. Was ist noch bekannt? Walk the Line. Spielen. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Kann man dann einiges machen. Und das kann man so ein bisschen üben und dann hat man erstmal schon mal so ein bisschen Gefühl für die Akkorde, für die rechte Hand. Rechte Hand spielt also zupft die Saiten oder streicht über die Saiten. Linke Hand greift die Akkorde. Ich bin Linkshänder selbst, spiele die Gitarre aber wie ein Rechtshänder. Also alle Linkshänder, die immer abgeschreckt davor waren, ja, ich kann ja nicht Gitarre spielen so richtig, weil dann müsste die umgestimmt werden und so weiter. Nö, lernt die ruhig wie ein Rechtshänder auch, ist kein Problem. Die eine Hand macht das, die andere Hand macht das. Nimmt sich eigentlich nicht so viel. Müssen beide Hände eh was tun, also passt schon. Genau, und wenn man das dann so ein bisschen geübt hat und so ein gewisses Grundrepertoire an den Grundakkorden hat, also eigentlich alle Dur-Akkorde, C-Dur, D-Dur, E-Dur, F-Dur, G-Dur, A-Dur, H-Dur, wobei ich H-Dur jetzt gar nicht im Kopf habe, nur H7, aber so ähnlich, und dann haben wir wieder C. Naja, und die ganzen Moll-Akkorde dazu, E-Moll, A-Moll, D-Moll. Also wenn man so ein Grundrepertoire hat, dann kann man die meisten Lieder eigentlich begleiten. Und die ein bisschen, und die anderen Akkorde dazwischen, oft kann man die Lieder so transponieren, das heißt, um so und so viele Töne nach oben oder nach unten verschieben, dass man die dann trotzdem begleiten kann. Und dann kann man auch so ein bisschen mit Rhythmus experimentieren und sich Lieder suchen, die noch ein paar andere Elemente drin haben. Und ein Lied, was mir einfällt, was ich mir dann mal rausgesucht habe, was dann auch ganz gut machbar ist und was ich sehr schön finde, ist aus dem Film Inside Llewyn Davis von den Coen-Brüdern. Ein wirklich wunderschöner Musikfilm, den ich allen nur empfehlen kann, mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Ich glaube, der ist von 2013. Nein, der ist noch älter, ne? Vielleicht 2012. Und geht um einen Folkmusiker, so Ende der 60er, der seine Musik macht und sich da nicht irgendwie verbiegen will. Und unter anderem spielt er diesen Song, der heißt Fare Thee Well. Und der lässt sich mit so vier Akkorden, wie gesagt, ganz gut machen. Und ich spiele euch einfach mal zwei Strophen an. Aber vorher, ihr verzeiht, einen Schluck Tee. So, das muss sein. D-Dur und nicht vermindert, sondern wie sagt man denn eigentlich? Erhöht. Naja, egal. If I had wings like Noah's dove, I'd fly up the river to the one I love. Fare thee well, my honey, fare thee well. Mit dem Schema hat man es dann auch schon. Muddy river is muddy and wild, can give a bloody for my unborn child. Fare thee well, my honey, fare thee well. Machen wir noch eine. Show us a bird flying high above. Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well. Sind nur vier Akkorde, glaube ich, also der, B-Moll, A und G. Und dann hat man auch schon alles, um so einen Folksong zu spielen. Okay, das erstmal davon. Und genau, dann gibt es noch, kann man natürlich die Stile noch erweitern, beziehungsweise so ein bisschen mehr einzelne Saiten spielen, also Fingerpicking machen, was ich auch immer sehr spannend finde. Das ist dann, naja, vielleicht ein bisschen fortgeschrittener, würde ich sagen. Oder das habe ich dann mir danach angeschaut. Spiele jetzt noch ganz kurz an. Ich will euch damit nicht überstrapazieren. Zum Beispiel berühmt in diesem Stil so ein bisschen ist Blackbird von den Beatles, auch wahnsinnig oft gespielt wird es, deswegen singe ich es jetzt auch nicht, sondern spiele nur mal an, was ich meine. Also die einzelnen Saiten spielen. Oder sowas wie. Thank you. ein Song von Alt J. Eine Band, die ich vom Stil ja gar nicht so zuordnen kann. Sehr experimentell. Unbedingt mal reinhören. Machen eigentlich quer durch die Musikgenres Musik. Und dieses Lied heißt Matilda. Und ich mag die Gitarre, die da spielt. Hat auch nur eine Strophe, wenn ich mich nicht irre. Die geht ungefähr so. Just like Johnny Flynn said, the breath I've taken and the one I must to go on. Put the granite pin in your hand so you understand who's boss. Mighty feet slip top to toe with her success. Oh, this is from Matilda. Und das erfordert dann schon ein bisschen mehr Koordination zwischen den einzelnen Fingern. Das heißt, es kommt dann ein bisschen später. Aber ist alles machbar und ich wollte eigentlich nur mal sagen, also wer mal vorhatte, Gitarre zu lernen, auch wenn das hier natürlich jetzt, ich jetzt hier auch nicht das beste Beispiel bin, natürlich, wahrscheinlich ist es noch besser, ihr sucht euch Unterricht, aber ich wollte auch sagen, auch wenn ihr vorhabt, das nicht zu tun, was ich nämlich nicht vorhatte und auch nicht gemacht habe, dann scheut doch nicht davor zurück, wenn ihr Spaß daran hättet, trotzdem die Gitarre zu greifen. Und ja, dann gibt es natürlich noch andere Techniken, die man dann auch beim Unterricht oder im klassischen Unterricht eher noch lernen würde. Ich gerade auch noch so ein bisschen dabei bin, dann kann man so verschiedene Sachen machen wie Tremolo zu üben, also dass man eine Seite immer mit ganz schnell hintereinander mit drei Fingern zupft. Das kann man erstmal so üben und dann Akkorde dazu nehmen, damit es noch irgendwas klingt. Und dann gibt es schöne klassische Stücke, die ich aber leider nicht beherrsche, von zum Beispiel von Albéniz, sind die berühmt, hört mal rein, in Asturias. Da wollte ich jetzt gerade mal ein Stück so ein bisschen üben, ich kann es aber nicht, aber ich kann es ja mal anspielen, damit ihr eine Ahnung habt, wovon ich spreche. Aber wie gesagt, klingt nach nicht viel, weil ich es einfach nicht kann. Aber ungefähr geht es so. Ich muss mal schauen, wie ich die Gitarre am besten halte dafür, dass man auch was hört. Klingt halt jetzt nicht so sauber. Krampf für die Hände. Ja. Wenn ich das jetzt eine Viertelstunde mache, wird es zwar besser, aber sauber klingt es auch nicht. Und es ist natürlich noch viel vielfältiger, das Stück. Eigentlich kommen dann noch so zwischendrin so schöne Barré-Griffe. Sauber und schnell zu greifen, das übe ich jetzt gerade in den letzten Tagen. Mal gucken, eventuell in irgendeiner der folgenden Episoden kann ich ja da auch von irgendeinem Fortschritt berichten und vielleicht kann ich das ja dann sogar halbwegs spielen. Mal gucken. So, wie ich schon mal gesagt hatte, hatte ich diese Episode schon mal aufgenommen. Zum Glück ist es mir gelungen, sie dieses Mal etwas kürzer zu halten, nicht zu sehr abzuschweifen in Akkorde und so weiter. Empfehlung noch, wenn ihr vorhabt, vielleicht mal ein bisschen Gitarre spielen zu üben, ein YouTube-Kanal, den ich oft genutzt habe, um mir Tutorials für verschiedene Songs anzuschauen. Einfache Akkorde, der macht alles Mögliche. E-Gitarre, Akustikgitarre, ist Marty Schwartz, also Marty Schwartz oder guitarjams.com. Beziehungsweise die Seite bewirbt er, aber auf YouTube hat er einen großen Kanal, wo er 1000 Lieder spielt und erklärt und ist hilfreich, wollte ich nur sagen. Und die Akkorde, die einzelnen, welche Saiten man dafür runterdrückt, findet ihr auch zigfach, tausendfach im Internet. Einfach raussuchen und probieren. Ja, so, dann haben wir 20 Minuten. Dann denke ich, mache ich im Abschluss, nein, im Anschluss hieran doch direkt noch ein bisschen, erzähle ich ein bisschen was zu Burt Bacharach. Und auch warum Burt Bacharach und so weiter. Werde dann zwischendurch nochmal einen kleinen Schnitt machen müssen, sonst ist hier eigentlich in diesem Podcast so gut wie alles ungeschnitten, weil ich das Mikrofon dann nochmal ein bisschen verrücken muss und mein Keyboard noch anschließen wollte. Aber erstmal ist es Zeit, die Gitarre wegzustellen. So, und ich mache hier einfach schon mal den Cut und baue um und bin in einer Sekunde wieder da. So, ich bin zurück. ich wollte nochmal ganz kurz sagen, ich werde jetzt selbstverständlich nicht in jeder Folge so viele Sachen auf der Gitarre oder auf dem Klavier anspielen, sondern des Öfteren auch wirklich viel mehr reden und wie gesagt hoffentlich auch mit verschiedenen Gastgesprächen. Also mehrere sind auch schon in Planung. Ich muss mir da auch so ein bisschen eingrooven. Feedback, wie gesagt, natürlich trotzdem gerne. Aber genau, der Musikanteil im Sinne von Sachen, die ich jetzt gespielt habe, war in dieser Folge recht hoch und das wird nicht immer so sein. So, genau, Burt Bacharach. Ich weiß nicht, wem der Name was sagt. Ich kann schwer einschätzen. Ist zwar schon einer der berühmtesten Komponisten, vor allem Komponisten, also nicht Sänger, aber vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so bekannt, berühmt wie früher, zumindest vielleicht nicht der Name, aber seine Hits von damals, Mitte, Ende der 60er, kennt fast jeder. Und Burt Bacharach ist eine ungewöhnliche Wahl, dass ich wirklich mit diesem Künstler anfange hier in diesem Musikpodcast, weil ich erst, vor 2 Jahren circa vielleicht so auf diese Person direkt gestoßen bin. Ich kannte einige Titel natürlich schon vorher, aber ich habe sie nie mit dem Komponisten dahinter so in Verbindung gebracht oder kannte viele seiner berühmten Lieder wie Walk On By oder A House Is Not A Home von anderen Interpreten. Burt Bacharach hat nämlich die meisten Lieder für andere Interpreten geschrieben oder für andere Sänger. Er hat zwar auch viele Sachen selber eingesungen und eingespielt, aber meistens wurden seine Kompositionen von Dutzenden verschiedenen Bands und Interpreten gesungen. Sehr berühmt wurden Mitte, Ende der 60er, wie gesagt, Walk On By mit oder gesungen damals von Dionne Warwick. Und Make It Easy On Yourself ist auch noch sehr berühmt. Kam schon 62 das erste Mal raus. War ein Hit sowohl für Jerry Butler als auch für The Walker Brothers und auch wieder Dionne Warwick. Also alle möglichen Leute haben diese Songs gesungen. Geschrieben hat die Texte immer ab 56 Hal David. Auch wirklich schöne Texte. Oft sehr romantische Texte. Hier und da klingen sie auch manchmal so ein bisschen ähnlich. Aber sind wirklich schöne Sachen dabei. Fällt ziemlich aus der Reihe. Also ich kann nun wirklich nicht sagen, dass dieser Musikstil so der ist, den ich sonst nur oder viel höre oder überwiegend. Aber ich finde diese bestimmten Titel einfach so schön und habe gedacht, ja, ich beginne einfach damit. Was will ich noch zu Burt Bacharach sagen? Ich habe schon überlegt, mache ich das so ein bisschen biografisch, habe dann aber gedacht, ich weiß nicht, wie interessant das ist und habe nur mir aufgeschrieben, dass er 1928 in Kansas City geboren ist. Das heißt, der ist jetzt auch schon 88. Tritt aber immer noch hier und da auf. Zumindest habe ich letztens mir ein Video angeschaut, wo er im Weißen Haus 2012 aufgetreten ist. Da gibt es oft so ein Weihnachtsmusiker Spezial, wo schon alle möglichen Paul McCartney, Stevie Wonder Künstler aufgetreten sind und er unter anderem auch. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er in New York aufgewachsen und Musik studiert hat. Und ich finde auch, das hört man. Und zwar in dem Fall meine ich das positiv. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch oft, wenn Leute so wirklich die Theorie sehr viel studieren hinter der Musik, dass es sich durchaus auch negativ auf die Kreativität auswirken kann. Bei ihm war das aber nicht der Fall, finde ich. Also die Kompositionen sind so umfangreich und kaum jemand hat so grandiose Akkordwechsel in einem Stück von 3,5 Minuten untergebracht und es klingt trotzdem so stimmig und so eingängig und so leicht mit Melodien, die einem nicht mehr aus dem Kopf raus wollen. Habe ich das noch offen? Auch ein schönes Zitat gefunden. Ich muss dabei so ein bisschen den Kopf ab und zu nach links drehen. Deswegen hört ihr mich manchmal nicht so gut, weil ich das hier links auf meinem Laptop geöffnet hatte. Und zwar, finde ich das, nein, ich finde es nicht. Unprofessionell. Na gut, war auch eigentlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Bloß nochmal ganz schön ausgedrückt von John Zorn. Habe ich aber anscheinend doch nicht mehr offen. Schade. So, na gut. Nee. Ach man. Na gut. Eine Empfehlung, die ich euch geben möchte, falls ihr jetzt überlegt, ja okay, kenne ich denn wirklich Lieder von ihm? Also Walk On By, genau, da könnt ihr es schon, das könntet ihr schon erkannt haben. Walk On By, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Am berühmtesten in der Version von Dionne Warwick, wobei ich die nicht am schönsten finde, die Version. Es gibt eine, die auf einem Album erschienen ist, wo er die meisten Sachen selbst gespielt hat, also selbst am Klavier. Es gibt nur so ein bisschen Background-Gesänge und die Hauptstimmen singt er selbst. Ansonsten ist das Ganze oft viel instrumentaler gehalten und nur einzelne Passagen sind gesungen. Und das Lied oder das Album, so ein Hit-Album, wo die Titel drauf sind, die ich meine, heißt Hitmaker. Und zwar findet man nicht so einfach Hit ein Wort, Maker ein Wort mit einem Ausrufezeichen dahinter. Dann findet ihr, es gibt zwei Versionen davon, Hitmaker, Burt Bacharach Plays the Burt Bacharach Hits. Und dann gibt es eine Version von 97, nochmal so eine Zusammenstellung. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören, da sind, finde ich, die schönsten Arrangements drauf. Und da singt er die Sachen auch selbst. Und auch von dem wunderschönen Lied Make It Easy On Yourself, was auch so oft schon, hatte ich vorhin schon erwähnt, gesungen wurde, gibt es eine Version, die nur er singt und am Klavier spielt. Und da müsst ihr auch unbedingt mal reinhören. Findet aber auch direkt, wenn ihr auf YouTube klickt. Oder wenn ihr auf den zu diesem Podcast zugehörigen Blog klickt, der heißt johnsmusikpodcast.wordpress.com. Schöne, schöne, lange Adresse. Da poste ich ja die einzelnen Podcast-Beiträge und ab und zu schreibe ich da auch eine Zeile dazu. Und da werde ich auch ein paar Links reinpacken zu den Liedern, die ich hier anspreche. Da findet ihr das also. Für die Leute, die jetzt auf iTunes auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind. Übrigens an dieser Stelle, natürlich freue ich mich über eine Bewertung, wie wahrscheinlich jeder Podcaster bei iTunes. Der Podcast sollte in den meisten gängigen Podcast-Apps zu finden sein. Einfach nach Johns Musik-Podcast suchen. Na gut, und den Rest sage ich aber hinterher, nicht wieder abschweifen. Und ein Lied, wo ich gedacht habe, das spiele ich euch dann auch noch an. Das heißt The Sky's in Love with You. Und das wurde das erste Mal veröffentlicht, gesungen von Herb Albert oder Albert 1968. Und er hat ihn angeblich gefragt, ob er nicht noch zufällig eine alte Komposition irgendwo rumliegen hat, die er mit Hal, also Hal David, der die Texte geschrieben hat, nie aufgenommen hat. Also nie irgendwer interpretiert hat und ob er die haben könnte. Und hat er dann bekommen. Also Burt Bacharach hat ihm den Song gegeben. Und der war auch Nummer 1 in den US-Billboard-Charts für 4 Wochen. Wurde dann aber wenig später auch nochmal, ich glaube, wieder von Dionne Warwick aufgenommen. Und war auch wieder ein Hit. Und gibt es in ganz vielen, wieder in Dutzenden Versionen. Und da ist auch wieder, finde ich, die schönste, die er selber spielt und singt. Wahrscheinlich einfach, weil er weiß, wie er die Emotionen da reinlegt in das, was er halt selber komponiert hat. Und das werde ich jetzt euch einfach mal ein bisschen anspielen. Ich hoffe, das klappt hier alles, was ich hier so aufgebaut habe mit dem Mikro, mit dem, na, mit dem Keyboard. So. Genau, und werde es mal anspielen. Klingt jetzt natürlich nicht so schön wie ein echtes Klavier, aber mein echtes Klavier ist leider ziemlich verstimmt, wird nächste Woche verstimmt und wenn sich das gelohnt haben sollte, dann kann ich auch mal das richtige Klavier verwenden. Klingt aber über so ein Mikrofon aufgenommen auch immer nicht so dolle, deswegen mache ich das jetzt hier übers Keyboard und greife direkt einfach den Ton ab. So, ich muss mal gucken. Das geht nicht. Machen wir ein normales Klavier. Ja, besser. So, und dann hatte ich auch schon mal einen kleinen Rhythmus herausgesucht. Das sollte auch funktionieren. Ist jetzt nicht ganz akkurat und das Original ist auch eigentlich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da spielt kein Schlagzeug oder so im Hintergrund. Das ist eigentlich wirklich nur, das ist ganz minimalistisch. Ich mache es aber mal mit. Dann hat man so ein bisschen besseres Gefühl dafür. Aber ich mache mal die Lautstärke von diesem Schlagzeug noch weiter runter. So. Noch weiter. Genau, also so in dem Stil sind viele der Kompositionen. Man hat ja noch gar nichts gehört. Aber es sind immer sehr schöne, so verminderte Septakkorde dabei. Und das war jetzt das Profanste, was es gibt, C7 und F7, aber da gibt es dann ganz tolle Akkordfolgen. Und genau, ich spiele und singe und mal schauen, wie das Feedback darauf ist. Mal diesen Track an und dann hoffe ich, dass ich das halbwegs fehlerfrei hinkriege. Nee, wir nehmen mal was noch ruhigeres. Ja, das hier ist doch ganz nett. You see that guy? That guy is in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can tell we know each other very well. How can I show you that I'm glad to know you? 'Cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now. Is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking, 'cause I need your love. I want your love. Naja, auch nicht perfekt. Aber so in etwa. Ja, genau. Also, das ist so typ. So ein Lied, so in dem Stil. Fand ich ganz nett, habe ich gedacht. Packe ich in die Episode mit rein. Ich würde auch noch ein, zwei andere Sachen spielen, aber erstmal, wie gesagt, nicht zu viel, viele Lieder in einen Podcast, wenn es überhaupt so durchgeht. Und habe die Noten zu den anderen Sachen eh nicht hier aus dem Kopf, weiß ich. Fällt mir jetzt zumindest nicht noch eins ein. Ja. Bud Bacharach, will ich noch was abschließend sagen? Ach so, genau. Ja, ich packe die Liste zu ein paar Songs, die ich euch wirklich nahelege, doch mal reinzuhören. Wie gesagt, in die Beschreibung, beziehungsweise auf den WordPress-Blog. Einfach Johns Musik Podcast suchen oder die ganze Adresse eingeben. johnsmusikpodcast.wordpress.com. Die E-Mail-Adresse. Ich glaube, die habe ich letztes Mal nämlich auch noch nicht gesagt. Jetzt an dieser Stelle. Bitte, bitte Feedback, Fragen, Themenvorstellungen, Anfragen zu Gastgesprächen. Alles, was es so gibt, an johnsmusikpodcast@gmail.com. Ein Wort, naja gut, ist ja klar bei einer E-Mail, johnsmusikpodcast ohne Apostroph, bei Johns, einfach so. Schreibt sich besser, beziehungsweise nimmt eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich auch gar nicht an. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe seit einer Woche endlich ein Artwork für, das heißt endlich, es ging ja sehr schnell, ein Artwork für den Podcast, ein Cover, sogar zwei grandiose Bilder, hat mir ein Freund gemalt. Und wer Interesse an diesen Bildern hat und gerne mehr Ähnliches sehen würde, der kann ja mal auf seiner Seite vorbeischauen, die ich auch verlinken werde. Wer da mal nachschauen will, da sind noch mehr Sachen von ihm, wem das gefällt. Freut er sich bestimmt auch, wenn man da irgendwie ein Like hinterlässt. Wollte ich nochmal sagen, wunderschön geworden. Perfekt. Ja, sonst noch was? Ich glaube nicht. Mit etwas Glück wird die nächste Folge, bringe ich genau ihn, der dieses Cover mir gestaltet hat. Das ist der gleiche, von dem ich in meiner letzten Folge gesagt habe, dass der Musik macht, elektronische Musik, mit dem ich auch so ein bisschen Trip-Hop zusammen machen will. Und den wollte ich auch gerne ins Gastgespräch holen und vielleicht wird das schon die nächste Folge. Mal schauen. Ansonsten freue ich mich über, habe ich schon gesagt, Feedback und so weiter und so weiter. Hoffe, ihr bleibt dran. Das wird noch besser, keine Sorge. Ist die zweite Folge. Muss mich da auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Ja. Und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao.